das System will, machen sie ohne zu fragen. Schwimmen mit der Welle, klatschen brav in die Hände. Keiner zur Stelle, der bringt die Wende. Niemand stellt sich dagegen, wacht auf zu stehen, sich zu erheben, vorwärts gehen. Drum steht endlich auf, lasst euch nichts mehr gefallen. Die Fäuste hoch, wir lassen's jetzt knallen. Vorwärts, vorwärts, ohne Halt voran. Vorwärts, vorwärts, der Gegner ist jetzt dran. Vorwärts, vorwärts, kein Schritt zurück. Vorwärts, vorwärts, wir weichen ein Stück. Vorwärts, vorwärts, keiner macht schlapp. Vorwärts, vorwärts, wir hauen alles platt. Kontrollieren kann ihnen nichts passieren. Drum steht endlich auf, lasst euch nichts mehr.